Um Psychedelikatessen geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Sprich, um alte und neue Musik mit psychedelischen Klängen. In meinen Ohren kann ganz unterschiedliche Musik psychedelisch klingen. Trip-Hop, elektronische Musik von Stockhausen, so manches von Grateful Dead oder Minimal Music, Hip-Hop. Meistens lösen ungewöhnliche Klänge, die in Echowolken daherziehen, zurücklaufende Bänder oder surreale Collagen bei mir die Empfindung psychedelisch aus. Aber da wird es von Hörer zu Hörerin bestimmt unterschiedliche Erlebnisweisen geben. Auf jeden Fall war für mich ausgemacht, als ich das erste Mal Dub-Music hörte, das ist psychedelisch. Das waren zu Beginn der letzten Trilogie zwei Pioniere und Meister der Dub-Kunst aus Jamaika, King Tubby und Augustus Pablo. Seit etwa 1970 wurde das gezielte Ein- und Ausblenden der Instrumentalspuren samt Echo-Effekten zu einer fantasiereichen Tradition entwickelt. Und in den 90er Jahren ist der Einfluss der Dub-Kunst auf viele Dancefloor- und Trip-Hop-Projekte unbestritten gewesen. Nach King Tubby und Augustus Pablo etwa Mitte der 70er Jahre gab es die Mellotrons mit einem Remix einer Easy-Listening-Nummer von The Mike Flower Pops, etwa anno 1996 auf einer 12-Inch-Maxi erschienen, zusammen mit Remixen von Aphex Twin und Funky Porcini. Und gerade eben, das war das Tosca-Team aus Österreich, Richard Dorfmeister und Richard Huber, mit einem Track, den sie Post Girl nannten, erschienen so um 1997 beim G-Stone-Label. Der Begriff psychedelisch wird oft mit bewusstseinserweiternd übersetzt. Zu Beginn des nächsten Stückes ist eine Stimme zu hören, die sagt, was gleich kommt, haben Sie noch nie gehört. Ob das stimmt und ob das dann bewusstseinserweiternd ist, machen Sie doch den Test.